Deutschlandfunk Soundcheck. Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Im Studio ist heute Günther Jansen. In dieser Sendung geht es um eine Band, die zu den weltweit erfolgreichsten überhaupt gehört. Mit ihrem Album Dark Side of the Moon von 1973 belegten sie die Spitzenplätze sämtlicher LP-Hitparaden. Es folgten unter anderem Wish You Were Here, The Wall sowie mehrere Zusammenstellungen, allesamt sichere Geschäfte für ihre Plattenfirma. Gerade vor Weihnachten im letzten Jahr erschien eine weitere Doppel-CD mit Stücken ihrer langen Karriere. In den nächsten zwei Stunden geht es allerdings ausschließlich um Aufnahmen aus ihrer Anfangszeit, also vor dem Weltruhm. Unser Soundcheck-Thema für heute, Pink Floyd, die frühen Jahre. Arnold Lane had a strange on the wall hung a tall mirror, distorted view. Aufgenommen im Januar 1967, Arnold Lane, die erste Single von Pink Floyd. Sie kam immerhin bis auf Platz 25 der Hitparade. Geschrieben, wie fast alles aus dieser ganz frühen Zeit, von Syd Barrett, Sänger, Gitarrist und unbestritten der kreative Kopf der Band. Die anderen waren Roger Waters, Bass, Rick Wright, Keyboards und Nick Mason am Schlagzeug. Syd Barrett, Jahrgang 1946, geboren am 6. Januar, also gerade 55 geworden, kam aus Cambridge, genau wie Roger Waters. Beide besuchten die dortige High School for Boys. Beide zogen 1965 nach London um. Syd Barrett studierte dort Kunst, Roger Waters Architektur, wo er die beiden anderen, Wright und Mason, kennenlernte, ebenfalls Architekturstudenten. Wie bei fast allen Bands gab es auch in der Geschichte von Pink Floyd mehrere Vorläufergruppen. Die letzte unter ihnen hieß die Abdabs bzw. Screaming Abdabs. Das waren die anderen ohne Barrett. Ende 1965 war es mit den Abdabs zu Ende. Aus den verbliebenen drei Musikern plus Barrett wurde zunächst The Pink Floyd Sound von Syd Barrett, benannt nach zwei amerikanischen Bluesmännern, Pink Anderson und Floyd Council. 1966 ließen sie das Sound am Ende weg. Pink Floyd wurden zur bekanntesten Band des Londoner Underground. Hier die B-Seite ihrer ersten Single. Accomplished in six stages, Kleinen Knackern auf der alten Platte. Chapter 24 aus dem Debütalbum von Pink Floyd, The Piper at the Gates of Dawn, erschien im August 1967. Davor Candy and the Currant Bun, das war einige Monate vorher die Rückseite ihrer ersten Single Arnold Lane. In diesem Soundcheck über die frühen Pink Floyd spiele ich nicht nur mehr oder weniger bekannte Sachen, also Stücke aus ihren ganz frühen LPs oder die ersten Singles, sondern auch Unbekannteres, selbst für Pink Floyd-Fans nicht immer geläufig, wie hier zum Beispiel gleich ein Ausschnitt aus dem Soundtrack zum Film Zabriskie Point. Das war der Nachfolgefilm des italienischen Regisseurs Michelangelo Antonioni zu Blow Up. Bei den Dreharbeiten zu Blow Up 1966 hat er Pink Floyd mal live in London gesehen. 3 Jahre später lud er sie nach Rom ein, wo sie im November, Dezember 69 Stücke improvisierten. Viel Material, nur wenig blieb davon im fertigen Film übrig, wie dieses hier, Heart Beat Pick Meat. Musik aus dem Film Zabriskie Point. Pink Floyd in der Besetzung nach Syd Barrett, dafür mit Dave Gilmour, dazu aber später mehr. Florida. to rose. Trying to impress, but feeling rather empty. I had another dream. Turn up with their friends, playing the game. They're in the scene I should have been, far away. Getting up a piece of bad remembering was been before. I open the door to an empty room, then I forget. Very much like to go out to a show. So what can I do? I can't think what to say. She sees through anyway. Out of the front door I go. Traffic's moving rather slow. Arriving late, there she waits, looking very angry, as cross as she can be. Getting up with us about remembering what's been before. I open the door to an empty room. Pink Floyd Ende 67, gerade noch mit Syd Barrett, eben Paintbox, die Rückseite ihrer dritten Single Apples and Oranges. Davor Pink Floyd Ende 69, ein alter Freund, bekannter noch aus Cambridge, Dave Gilmour, war nun Gitarrist. Zusammen mit dem Bassisten Roger Waters schrieb er fortan auch die meisten Songs, beide sangen auch abwechselnd. Also in der Besetzung, wie wir sie auch über die große Zeit später kennen. Metal, Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals, The Wall. Gilmour, Waters, Wright, Mason. Diese vier spielten in Rom, improvisierten zum neuen Antonioni-Film Zabriskie Point. Vor einigen Jahren erschien mal eine Doppel-CD, nicht nur mit der tatsächlich benutzten Filmmusik wie Heartbeat, Pig Meat, das haben wir ja vor Paintbox gehört, sondern auch mit sogenannten Outtakes, Stücke, die im endgültigen Film nicht auftauchen. Wie dieses hier zum Beispiel, eine lange Klavierimprovisation von Rick Wright auf dieser zweiten CD als Love Scene Version 4. Got a flip-top pack of cigarettes in a pocket, feeling good at the top, shopping at shops. She's walking in the sunshine town, feeling very cool. But the butchers and the bakers and the supermarket stores, getting everything she wants from the supermarket store. Apples and oranges. Up sweetly to meet the people, she's on time again. And then I catch her by the eye, then I stop and have to think what a funny thing to do, 'cause I'm feeling very big. Apples and oranges, apples and oranges. Zweimal eher unbekannte Pink Floyd. Zuerst aus einer Doppel-CD zum Film Zabriskie Point, und zwar aus der Abteilung Gar nicht im Film zu hören. Danach die total erfolglose dritte Single Apples and Oranges, November 1967, noch von Barrett geschrieben, aber er selbst bewegte sich schon meist in anderen Sphären. LSD hatte eine verstörende, verheerende Wirkung auf den ohnehin psychisch labilen Syd Barrett. Vor geplanten Fernsehauftritten haut er einfach ab. Bei Live-Konzerten war er unfähig zu spielen oder traktierte nur eine einzige E-Seite. Kurz, Pink Floyd funktionierte einfach nicht mehr. Psychedelischer Underground hin oder her. Die anderen dachten mal daran, ihn zu Hause die Lieder schreiben zu lassen, während sie unterwegs auf Tour sind. Also etwa, wie es bei den Beach Boys mit Brian Wilson ja jahrelang ganz gut klappte. Aber das zerschlug sich auch. Dave Gilmour wurde im Frühjahr 1968 festes Bandmitglied. Syd Barrett verließ Pink Floyd und nahm das zweite Album A Sourceful of Secrets schon weitgehend ohne Barrett auf. Pink Floyd natürlich nahm dieses zweite Album, ihr zweites Pink Floyd Album auf. Barrett machte dann einige Solo-LPs, aber es geht heute um Pink Floyd. Und auf dieser zweiten Pink Floyd LP, A Sourceful of Secrets, war nur ein Stück noch aus der Barrett-Zeit übrig geblieben. Jug Band Blues. It's awfully considerate of you to think of me here, and I'm most obliged to you for making it clear that I'm not here. And I never knew the moon could be so big, and I never knew the moon could be so big. I'm grateful that you threw away my old shoes and brought me here instead dressed in red. And I'm wondering who could be writing Oh, Pink Floyd aus dem Jahr 1968, zuerst Jug Band Blues aus dem zweiten Album A Saucer Full of Secrets, der einzige Titel, der noch von Syd Barrett geschrieben war. Im November des Jahres erschien die fünfte und letzte der frühen Pink Floyd Singles, eben zunächst die B-Seite Point Me at the Sky, geschrieben von Roger Waters und Dave Gilmour. Barrett war längst weg. Die A-Seite jetzt ist mehr wie improvisiert von allen vier Bandmitgliedern. Be careful with that axe, Eugene. Thank you. churchyard by a river, lazing in the haze of midday, laughing in the grasses and the graves. Yellow bird, you are not long in singing and in flying on, in laughing and in leaving. Willow weeping in the water, waving to the river daughters, swaying in the ripples and the reeds. On a trip to Cirrus Minor, saw a crater in the sun, a thousand miles of moonlight later. Vorhin hatten wir schon Ausschnitte aus The Brisky Point im Programm. Dies hier war ebenfalls Filmmusik. Cirrus Minor aus dem Barbet Schröder Film Maw. Aufgenommen in einer Woche im März 1969 in den Londoner Abbey Road Studios. Pink Floyd bleibt auch das Thema nach den 2 Uhr Nachrichten. Die frühen Pink Floyd natürlich. Ganz früh gibt es jetzt noch einmal am Ende der ersten Stunde Interstellar Overdrive aus dem ersten Album The Piper at the Gates of Dawn, Pink Floyd 1967.